Abschnitt 42 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vierter Teil, viertes Kapitel, Teil 1. Wir müssen uns jetzt in die Zeit vor der Ankunft von Stolz an Oblomovs Namenstag und in einen anderen Ort, weit von der Viborgskaja-Straße entfernt, versetzen. Dort treffen wir bekannte Personen, von denen Stolz Oblomov nicht alles, was er wusste, erzählt hatte. Vielleicht, weil er seine Gründe dafür hatte, oder weil Oblomov ihm nicht über alles diesbezüglich ausfragte, wofür er gewiss auch seine Gründe hatte. Eines Tages schritt Stolz in Paris über einen Boulevard, betrachtete zerstreut die Passanten und die Aushängeschilder, ohne die Augen auf etwas ruhen zu lassen. Er hatte lange keine Briefe aus Russland erhalten, weder aus Kiew noch aus Odessa noch aus Petersburg. Er langweilte sich. Er trug 3 Briefe auf die Post und wollte nach Hause zurückkehren. Plötzlich blieben seine Augen reglos und erstaunt an etwas haften, nahmen dann aber wieder ihren gewohnten Ausdruck an. 2 Damen bogen vom Boulevard ab und traten in ein Geschäft. »Nein, das ist unmöglich. Welch ein Gedanke. Ich müsste es ja wissen. Das sind sie nicht.« Er trat aber trotzdem an das Fenster dieses Geschäftes und betrachtete die Damen durch die Scheiben hindurch. »Man kann nichts sehen. Sie kehren dem Fenster den Rücken zu.« Stolz trat in das Geschäft und verlangte etwas. Eine der Damen wandte sich dem Licht zu. Er erkannte Olga Iljinskaja und erkannte sie zugleich nicht. Er wollte zu ihr hineilen, blieb aber stehen und begann sie forschend zu betrachten. »Mein Gott, welch eine Veränderung!« Das war zugleich sie und nicht sie. Es waren ihre Züge, aber sie war bleich, ihre Augen erschienen ein wenig eingefallen, und es war kein kindliches, naives, sorgloses Lächeln mehr auf ihren Lippen. Über den Brauen schwebte ein ernster, trauriger Gedanke. Die Augen sprachen über vieles, was ihnen früher unbekannt war und worüber sie früher nicht gesprochen hatten. Sie hatte nicht mehr den früheren, offenen, hellen, ruhigen Blick. Über dem ganzen Gesicht lag ein Nebelschleier von Traurigkeit. Er kam auf sie zu. Sie runzelte ein wenig die Brauen und blickte ihn einen Augenblick lang erstaunt an. Dann erkannte sie ihn. Die Stirn glättete sich, die Brauen legten sich symmetrisch hin, die Augen erglänzten in stiller, nicht stürmischer, aber tiefer Freude. Jeder Bruder wäre froh gewesen, wenn eine geliebte Schwester sich über ihn so erfreut gezeigt hätte. »Mein Gott, sind Sie es?« sagte sie mit zu Herzen dringender, rührend freudiger Stimme. Die Tante wandte sich schnell um, und sie begannen alle 3 zugleich zu sprechen. Er warf ihnen vor, dass sie ihm nicht früher geschrieben hatten. Sie suchten sich zu rechtfertigen. Sie waren erst seit 3 Tagen da und suchten ihn überall. Jemand hatte ihnen gesagt, er wäre nach Lyon verreist, und sie wussten nicht, was sie tun sollten. »Wie ist es Ihnen nur eingefallen zu reisen? Und Sie haben mir kein Wort davon geschrieben«, warf er ihnen wieder vor. »Wir haben die Reise so schnell beschlossen, dass wir Ihnen nicht schreiben konnten«, sagte die Tante. »Olga wollte Sie überraschen.« Er blickte Olga an. Ihr Gesicht bestätigte nicht die Worte der Tante. Er blickte sie noch forschender an. Doch sie war unergründlich und seiner Beobachtung unzugänglich. »Was ist mit ihr?«, dachte Stolz. »Ich habe sie sonst auf den ersten Blick verstanden. Und jetzt? Welch eine Veränderung!« »Wie gereift und wie gewachsen Sie sind, Olga Sergejewna«, sprach er. »Ich erkenne Sie nicht. Und wir haben uns kaum ein Jahr nicht gesehen. Was haben Sie getan? Was war mit Ihnen? Erzählen Sie, erzählen Sie!« »Ja, nichts Besonderes«, sagte sie, einen Stoff betrachtend. »Was ist mit Ihrem Gesang?« fragte Stolz, die für ihn neue Olga betrachtend und das ihm unbekannte Spiel ihrer Gesichtszüge studierend, doch dieses Spiel brach hervor und verschwand wie ein Blitz. »Ich habe schon lange nicht mehr gesungen, schon seit 2 Monaten nicht mehr«, sagte sie nachlässig. »Und was ist mit Oblomov?« fragte er plötzlich. »Lebt er? Er schreibt nicht.« Jetzt hätte Olga vielleicht unwillkürlich ihr Geheimnis verraten, wenn die Tante ihr nicht zu Hilfe gekommen wäre. »Denken Sie sich«, sagte sie aus dem Geschäft heraustretend, Er hat uns täglich besucht und ist dann verschwunden. Als wir ins Ausland reisen wollten, habe ich zu ihm hingeschickt. Man hat sagen lassen, er sei krank und empfange niemand. Wir haben uns also nicht mehr gesehen. Und auch Sie wissen nichts? Fragte Stolz besorgt Olga. Olga betrachtete eingehend einen vorüberfahrenden Wagen durch ihr Lorgnon. Er ist tatsächlich erkrankt, sagte sie mit geheuchelter Aufmerksamkeit dem Wagen folgend. Schauen Sie, Martin, mir scheint, unsere Reisegefährten sind vorübergefahren. Nein, erzählen Sie mir genau von meinem Ilja, ließ Stolz nicht ab. Was haben Sie mit ihm getan? Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht? Martin, wende dir, sagte sie. Er ist furchtbar träge, bemerkte die Tante. Und dann ist er so menschenscheu. So wie 3-4 Personen zu uns kommen, geht er gleich fort. Denken Sie sich, er hat ein Abonnement in die Oper genommen und hat nicht einmal die Hälfte der Opern besucht. Er hat Rossini nicht gehört, fügte Olga hinzu. Stolz schüttelte den Kopf und seufzte. Weshalb haben Sie zu reisen beschlossen? Für lange? Wie ist es Ihnen plötzlich eingefallen? Fragte er. Ihretwegen, auf den Rat des Arztes hin, sagte die Tante auf Olga zeigend. Petersburg hat ihr schlecht behagt und wir sind für den Winter fortgereist. Wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen, wo wir ihn verbringen werden. In Nizza oder in der Schweiz? Ja, Sie haben sich sehr verändert, sagte Stolz, sinnend Olga in die Augen blickend. Iljinskis brachten ein halbes Jahr in Paris zu, und Stolz war ihr einziger täglicher Gesellschafter und Führer. Olga begann sich merklich zu erholen. Sie ging von ihrer Nachdenklichkeit zu Ruhe und Gleichgültigkeit über, wenigstens äußerlich. Was in ihrem Innern vorging, wusste niemand, doch sie wurde nach und nach wieder zu Stolz Freundin, wenn sie auch nicht mehr ihr früheres, lautes, kindliches, silberhelles Lachen besaß, sondern nur zurückhaltend lächelte, wenn Stolz ihr etwas Komisches erzählte. Sie schien sich manchmal sogar darüber zu ärgern, dass sie lachen musste. Er merkte es sofort, dass sie nicht mehr zum Lachen zu bringen war. Manchmal hörte sie seinen komischen Bemerkungen mit unsymmetrisch liegenden Augenbrauen und mit einer Falte auf der Stirn ohne ein Lächeln zu, blickte ihn dann schweigend an, als wäre sie ungeduldig oder als werfe sie ihm seinen Leichtsinn vor, und richtete an ihn plötzlich, statt seinen Witz zu beantworten, eine tiefgehende Frage, die sie mit einem so beharrlichen Blick begleitete, dass er sich seiner nachlässigen, leeren Worte schämte. Manchmal äußerte sich in ihr eine solche innere Ermüdung von dem täglichen Trubel und leeren Geplauder der Menschen, dass Stolz sich plötzlich einer anderen Sphäre zuwenden musste, die er sonst selten oder ungern im Gespräch mit Frauen berührte. Wie viel Geist, Spitzfindigkeit und Anstrengung musste er anwenden, damit Olgas tiefer, fragender Blick sich klärte und beruhigte, nicht länger dürstete und nicht nach etwas in der Ferne an ihm vorbeisuchte. Wie regte es ihn auf, wenn ihr Blick bei einer nachlässigen Erklärung trocken und streng wurde, wenn die Brauen sich zusammenzogen und der Schatten einer tiefen, wenn auch unausgesprochenen Unzufriedenheit sich über ihr Gesicht breitete. Und er musste 2-3 Tage lang die feinsten Fähigkeiten seines Geistes, selbst List und Leidenschaft und sein ganzes Verständnis, mit Frauen umzugehen, anwenden, um mit Mühe allmählich einen Widerschein von Frieden und sanfter Resignation aus Olgas Herzen auf ihr Gesicht, in ihren Blick und ihr Lächeln zu locken. Er kehrte manchmal von diesem Kampf ermattet abends nach Hause zurück und war glücklich, wenn er Sieger blieb. Oh Gott, wie reif ist sie geworden! Wie dieses Mädchen sich entwickelt hat! Wer war denn ihr Lehrer? Wo hat sie das Leben erlernt? Beim Baron? Aus seinen glatten, geckenhaften Phrasen ist nichts zu schöpfen. Doch nicht bei Ilja! Und er konnte Olga nicht begreifen, kam am nächsten Tag wieder zu ihr, las dann vorsichtig und ängstlich in ihrem Gesicht, wobei er oft in Verlegenheit geriet und nur mit Zuhilfenahme seiner ganzen Vernunft und Lebenskenntnis die Fragen, Zweifel und Forderungen besiegte. Alles das, was sich in Olgas Zügen widerspiegelte. Er begab sich mit der Fackel der Erfahrung in den Händen in das Labyrinth ihres Verstandes und Gemütes und entdeckte und studierte täglich neue Züge und neue Tatsachen, ohne noch den Grund zu entdecken, und verfolgte nur erstaunt und beunruhigt, wie ihr Geist täglich neue Nahrung verlangte und ihre Seele ohne Unterlass nach Erfahrungen und Betätigung suchte. Dem ganzen Leben und der Tätigkeit von Stolz gesellte sich mit jedem Tage ein anderes Leben und eine andere Tätigkeit hinzu. Nachdem ihr Olga mit Blumen umringt hatte, nachdem er sie mit Büchern, Noten und Albums versorgt hatte, beruhigte sich Stolz, da er die freie Zeit seiner Freundin für genügend ausgefüllt hielt, und ging arbeiten oder fuhr irgendein Bergwerk oder ein mustergültiges Gut besichtigen, oder er ging in Gesellschaft, um mit neuen, hervorragenden Menschen bekannt zu werden. Dann kehrte er müde zu ihr zurück, wollte sich ans Klavier setzen und den Tönen ihrer Stimme lauschen. Stattdessen sah er aber auf ihrem Gesicht schon neue Fragen und in ihrem Blick ein beharrliches Verlangen nach Aufklärung auftauchen. Und er gab ihr unmerklich und unwillkürlich nach und nach Rechenschaft darüber, was er besichtigt hatte und weshalb er es getan hatte. Manchmal äußerte sie den Wunsch, das, was er gesehen und erfahren hatte, selbst zu sehen und zu erfahren, und er wiederholte seine Arbeit und fuhr mit ihr, um ein Gebäude, eine Gegend, eine Maschine zu besichtigen oder eine alte Begebenheit von den Mauern und Steinen abzulesen. Er hatte sich allmählich unmerklich daran gewöhnt, in ihrer Anwesenheit laut zu denken und zu fühlen, und erfuhr, als er sich eines Tages streng prüfte, dass er nicht mehr allein, sondern zu zweien lebte und dass er dieses Leben seit dem Tage von Olgas Ankunft führte. Er schätzte vor ihr, wie vor sich selbst, fast unbewusst, die von ihm erworbenen Schätze ab und wunderte sich über sich und über sie. Dann prüfte er sorgfältig, ob in ihrem Blick keine Frage zurückblieb, ob das Leuchten des befriedigten Geistes sich über ihr Gesicht verbreitete und ob ihr Blick ihm wie einem Sieger das Geleite gab. Wenn das geschah, ging er stolz und voller Aufregung nach Hause und bereitete sich in der Nacht lange Zeit heimlich für morgen vor. Die langweiligsten Arbeiten erschienen ihm nicht trocken, sondern nur notwendig. Sie näherten ihn dem Innern des Lebensgewebes. Die Gedanken, die Beobachtungen und Erlebnisse wurden nicht schweigend dem Archiv des Gedächtnisses einverleibt, sondern hauchten jedem Tag glühende Farben ein. Wie glühte Olgas bleiches Gesicht, wenn er, ohne ihren fragenden, düsteren Blick abzuwarten, vor ihr voll Feuer und Energie den neuen Vorrat, das neue Material ausbreitete. Und wie vollkommen glücklich war er, wenn ihr Geist voll Aufmerksamkeit und anmutiger Demut sich seinen Blick und jedes Wort aufzufangen beeilte und sie beide wachsam aufpassten, ob in ihren Augen keine Frage zurückblieb und sie, ob in ihm nicht noch etwas Ungesagtes verborgen war, ob er nicht etwas vergessen hatte und vor allem, ob er es nicht für nötig hielt, ihr irgendeinen dunklen, für sie schwer zugänglichen Punkt zu erwähnen und ihr seine Gedanken zu erläutern. Je wichtiger und komplizierter die Frage war, je aufmerksamer er sie in dieselbe einführte, desto länger und forschender ruhte ihr dankbarer Blick auf ihm und desto wärmer, tiefer und dankbarer wurde er. »Olga, dieses Kind wächst mir über den Kopf«, dachte er erstaunt. Er dachte über Olga so viel nach, wie er noch nie über etwas nachgedacht hatte. Im Frühjahr reisten sie alle in die Schweiz. Stolz hatte noch in Paris eingesehen, er könne von nun an nicht mehr ohne Olga leben. Nachdem er diese Frage gelöst hatte, begann er zu überlegen, ob Olga ohne ihn leben könne. Doch diese Frage war nicht so leicht zu beantworten. Er nahm sie langsam, allmählich und vorsichtig in Angriff, ging bald tastend, bald kühn vorwärts und glaubte sich schon nahe am Ziele. Er musste nur noch ein unzweifelhaftes Symptom, einen Blick, ein Wort, eine Regung der Langeweile oder der Freude erhaschen. Es fehlte ihm noch eine kleine Linie, eine kaum merkliche Bewegung von Olgas Augenbrauen, ein Seufzer, und morgen würde das Geheimnis gelöst werden. Er wurde geliebt. Auf ihrem Gesichte las er ein kindliches Vertrauen zu ihm. Sie blickte ihn manchmal so an, wie sie es sonst niemand gegenüber tat und wie sie nur eine Mutter anblicken würde, wenn sie eine hätte. Sein Kommen, der Umstand, dass er ihr seine freie Zeit und ganze Tage widmete, wurde von ihr nicht als ein Gefallen, als eine schmeichelhafte Äußerung von Liebe und als eine Liebenswürdigkeit, sondern einfach als eine Pflicht angesehen, als wäre er ihr Bruder, ihr Vater und sogar ihr Gatte. Und das war viel, das war alles. Sie war mit ihm in jeder Äußerung und jedem Schritte so offen und aufrichtig, als ob seine Worte für sie eine unbestreitbare Bedeutung hätte und sie seine Autorität anerkannte. Er wusste auch, dass er diese Autorität besaß. Sie bestätigte das jeden Augenblick, sagte, dass sie nur ihm glaubte und sich im Leben auf ihn allein und sonst auf niemand blind verlassen könnte. Das machte ihn natürlich stolz, doch darauf hätte ja auch irgendein älterer, kluger und erfahrener Onkel und sogar der Baron stolz sein können, wenn er ein Mensch von diesem Verstande und von Charakter gewesen wäre. Es blieb aber eine ungelöste Frage, ob das ein Symptom von Liebe war. Gesellte sich diesem Glauben an die Autorität ein wenig von dem bedrückenden Selbstbetrug, von jener schmeichelhaften Verblendung hinzu, bei der die Frau bereit ist, sich auf eine grausame Weise zu irren und durch diesen Irrtum glücklich zu sein? Nein, sie fügte sich ihm so bewusst. Es ist wahr, ihre Augen leuchteten, wenn er ihr irgendeinen Gedanken entwickelte oder seine Seele vor ihr bloßlegte. Sie überflutete ihn mit den Strahlen ihres Blickes. Aber man sah stets die Ursache. Und in der Liebe wird ein Verdienst blind und unbewusst anerkannt. Und gerade in dieser Blindheit und Unbewusstheit liegt das Glück. Wenn sie gekränkt war, sah man gleich den Grund. Er ertappte sie nie auf einem plötzlichen Erröten, auf einer Freude oder Angst und fing niemals einen sehnsuchtsvollen oder flammenden Blick bei ihr auf. Und wenn er irgendetwas Ähnliches zu erhaschen glaubte, wenn es ihm schien, ihr Gesicht hätte sich vor Schmerz verzerrt, als er ihr sagte, er würde nächstens nach Italien reisen, wenn sein Herz in diesen ihm teuren, seltenen Augenblicken zu erstarren und sich mit Blut zu füllen begann, verhüllte sich alles wieder in einen Schleier. Und sie fügte naiv und offen hinzu, »Wie schade, dass ich mit Ihnen nicht hinreisen kann. Ich hätte so große Lust. Sie werden mir aber alles erzählen und so wiedergeben, als ob ich selbst dort gewesen wäre.« Und der Zauber wurde durch diesen offenen, vor ihm nicht verheimlichten Wunsch und durch dieses förmliche, banale Lob für sein Erzählertalent zerstört. So wie er die kleinsten Züge gesammelt hatte, so wie es ihm gelungen war, seine Gewebe fertigzustellen und ihm nur mehr irgendeine Masche fehlte, die er jetzt gleich haben würde, wurde sie plötzlich wieder ruhig, gleichmäßig, einfach und manchmal sogar kalt. Sie saß mit ihrer Handarbeit schweigend da, hörte zu, indem sie ab und zu den Kopf hob und auf ihn so neugierige, fragende und sachliche Blicke richtete, dass er mehr als einmal ärgerlich das Buch fortwarf oder irgendeine Erklärung abbrach, aufsprang und fortging. Wenn er sich umwandte, begegnete er ihrem erstaunten Blick und kehrte um, nachdem er sich irgendetwas zu seiner Entschuldigung ausgedacht hatte. Sie hörte einfach zu und glaubte ihm. Sie hatte nicht einmal einen Zweifel oder ein schelmisches Lächeln. Liebt sie oder liebt sie nicht? Diese zwei Fragen wechselten in ihm immer ab. Wenn sie liebte, warum war sie dann so vorsichtig, so verschlossen? Wenn sie nicht liebte, warum war sie so freundlich und gehorsam? Er fuhr für eine Woche aus Paris nach London und teilte ihr das am Tage der Abreise mit, ohne ihr vorher etwas davon gesagt zu haben. Wenn sie plötzlich erschrocken wäre und die Farbe gewechselt hätte, dann wäre er seiner Sache sicher gewesen. Das Geheimnis hätte vor ihm offen gelegen und er wäre glücklich gewesen. Sie drückte ihm aber fest die Hand und wurde traurig. Er war verzweifelt. »Ich werde mich schrecklich langweilen«, sagte sie. »Ich möchte weinen. Ich bin jetzt wie eine Waise. Martin, schauen Sie, Andrei Iwanowitsch verreist«, fügte sie weinerlich hinzu. Er war ganz verstimmt. »Sie wendet sich sogar an die Tante«, dachte er. »Das hatte noch gefehlt. Ich sehe, dass es ihr leid tut und dass sie mich vielleicht lieb hat. Aber diese Liebe kann man wie Ware auf dem Markte in so und so viel Zeit für eine gewisse Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit kaufen. Ich kehre nicht zurück«, dachte er düster. »Ich danke schön, Olga, dieses Mädchen, das mir sonst immer wie am Schnürchen folgte. Was ist mit ihr?« Er versenkte sich in tiefes Sinnen. Was war mit ihr? Ihm war das eine Detail unbekannt, das sie schon einmal geliebt hatte, und dass die Zeit, da man sich nicht beherrschen kann, da man plötzlich errötet, da man den Schmerz im Herzen schlecht verbergen kann, da man die fieberhaften Anzeichen der Liebe in ihrem ersten leidenschaftlichen Stadium äußert, für sie schon vorüber war. Wenn er das gewusst hätte, würde er sich, wenn nicht das Geheimnis, ob sie ihn liebte oder nicht, so doch wenigstens die Ursache, warum sie so schwer zu ergründen war, klar gemacht haben. In der Schweiz waren sie überall, wohin die Vergnügungsreisenden hinzukommen pflegen. Sie hielten sich aber am liebsten und häufigsten in den stillen Orten auf, die wenig besucht wurden. Sie, oder wenigstens Stolz, waren von ihren eigenen Angelegenheiten so in Anspruch genommen, dass das Reisen sie ermüdete und in den Hintergrund geschoben wurde. Er ging mit ihr auf die Berge, sah sich die Abstürze und Wasserfälle an, und sie war für ihn in jedem Rahmen der Mittelpunkt. Er folgte ihr über irgendeinen schmalen Pfad, während die Tante unten im Wagen saß. Er beobachtete sie mit heimlicher Spannung, wenn sie stehen blieb, nachdem sie den Berg erklommen hatte, Atem holte und immer zuerst ihn anblickte. Er hatte diese Überzeugung gewonnen. Das wäre sehr schön gewesen. Ihm wurde dabei warm und wohl ums Herz. Doch dann wandte sie sich plötzlich der Landschaft zu, erstarrte, vergaß sich in diesem beschaulichen Hindermann und sah ihn nicht mehr. So wie er sich bewegte, ein Lebenszeichen von sich gab oder ein Wort sprach, erschrak sie und schrie manchmal auf. Es war klar, dass sie vergessen hatte, ob er in der Nähe oder weit entfernt, ja, ob er überhaupt auf der Welt war. Aber dafür zu Hause, am Fenster, auf dem Balkon, sprach sie lange mit ihm allein, suchte lange aus ihrer Seele die empfangenen Eindrücke hervor, bis sie sich ganz ausgesprochen hatte. Sie sprach eifrig und leidenschaftlich, unterbrach sich manchmal, suchte nach einem Wort und fing den von ihm vorgesagten Ausdruck im Fluge auf, und in ihrem Blick leuchtete ein Strahl von Dankbarkeit für die geleistete Hilfe. Doch sie setzte sich bleich vor Müdigkeit in einen großen Lehnstuhl, und nur ihre gierigen, unermüdlichen Augen sagten ihm, dass sie ihm zuhören wollte. Sie hörte regungslos zu, ohne ein Wort oder eine Bewegung zu verlieren. Wenn er schwieg, hörte sie noch zu. Die Augen fragten noch, und er beantwortete diese stumme Herausforderung mit neuer Kraft und neuer Begeisterung. Auch das wäre gut gewesen. Es wurde ihm warm und wohl und das Herz klopfte. Sie lebte in seiner Anwesenheit auf und brauchte nichts mehr. Hier war ihre Welt, in der ihr Verstand sich befriedigt fühlte. Und dann erhob sie sich plötzlich ermüdet, und dieselben Augen, die ihn soeben fragend angeblickt hatten, baten ihn, fortzugehen, oder sie war hungrig und das mit solchem Appetit. Das wäre alles sehr schön gewesen. Er war kein Träumer. Er wollte keine wilde Leidenschaft, wie auch Oblomow sie sich nicht gewünscht hatte, aber aus anderen Gründen. Er wollte aber doch, dass das Gefühl in einem ruhigen Geleise dahinfloß, nachdem es einmal an der Quelle heiß aufgeweilt war, so dass man daraus schöpfen und sich berauschen könnte und das ganze Leben lang wüsste, wo diese Quelle des Glücks entsprungen war. Liebt sie oder nicht? Fragte er sich in qualvoller Aufregung, fast blutschwitzend und weinend. Diese Frage brannte immer intensiver, umfing ihn wie eine Flamme und fesselte seine Vorsätze. Das war die Hauptfrage, nicht nur seiner Liebe, sondern auch seines Lebens. Er hatte jetzt für nichts anderes mehr Raum in seiner Seele. Er schien in diesem halben Jahr all die Qualen und Foltern der Liebe, denen er bei seinen Begegnungen mit Frauen so geschickt ausgewichen war, auf einmal zu erdulden. Er fühlte, auch sein gesunder Organismus würde nicht standhalten, wenn diese Spannung des Geistes, des Willens und der Nerven noch länger anhalten würde. Er hatte begriffen, was ihm bis dahin fremd war, wie die Kräfte in diesem, dem Auge verborgenen Kampf der Seele mit der Leidenschaft erschöpft werden, wie das Herz von unheilbaren Wunden ohne Blut bedeckt wird, die aber Schmerz und Stöhnen verursachen, und wie das Leben davoneilt. Er hatte den selbstbewussten Glauben an seine Kraft ein wenig eingebüßt. Er scherzte nicht mehr leichtsinnig, wenn man ihm erzählte, wie manche den Verstand verlieren und aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus Liebe, dahin welkten. Es wurde ihm Angst. Nein, ich werde dem ein Ende machen, sagte er. Ich werde ihr wie früher in die Seele blicken und werde morgen entweder glücklich sein oder verreisen. Meine Kraft ist zu Ende, sprach er weiter, sich im Spiegel betrachtend. Wie schaue ich denn aus? Genug. Er steuerte geradeaus auf sein Ziel los. Das heißt, er ging zu Olga. Und was war mit Olga? Bemerkte sie seinen Zustand nicht? Oder hatte sie für ihn gar kein Gefühl? Es war ganz ausgeschlossen, dass sie es nicht bemerkte. Auch Frauen, die weniger fein sind, verstehen es. Die freundschaftliche Ergebenheit und Liebenswürdigkeit von der zarten Äußerung eines anderen Gefühles zu unterscheiden, wenn man ihre wahre, ungeheuchelte, ihr durch niemand beigebrachte innere Sittlichkeit begriffen hatte. Sie stand über dieser gemeinen Schwäche. Man konnte nur das eine voraussetzen, dass ihr diese immerwährende, von Geist und Leidenschaft erfüllte Anbetung eines solchen Menschen wie Stolz ohne irgendwelche praktische Pläne gefiel. Diese Anbetung richtete ihre verletzte Eitelkeit wieder auf und stellte sie nach und nach wieder auf das Piedestal, von dem sie herabgestiegen war. Ihr Selbstbewusstsein stand wieder auf. Wie stellte sie sich die Sache aber vor? Wie sollte diese Anbetung enden? Sie konnte sich doch nicht in diesem Kampf von Stolz, forschendem Verhalten, ihrem beharrlichen Schweigen gegenüber äußern. Ahnte sie wenigstens, dass sein Kampf nicht vergeblich war, dass er die Sache, in die er so viel Wollen und Charakter hineingelegt hatte, nicht verlieren würde? Verschwendete er vergeblich dieses Feuer? Wird das Bild Oblomows und jener Liebe in den Strahlen dieses Feuers untergehen? Sie begriff das alles nicht, war sich dessen nicht klar bewusst und kämpfte verzweifelt mit diesen Fragen und mit sich selbst und wusste nicht, wie sie sich von diesem Chaos befreien und was sie beginnen sollte. Es war unmöglich, in diesem ungewissen Zustand länger zu verharren. Es würde einmal der Zeitpunkt kommen, wo dieses stumme Spiel und dieser Kampf der in der Brust eingeschlossenen Gefühle in Worte übergehen würde. Was würde sie ihm dann über die Vergangenheit sagen und wie sie nennen? Und wie würde sie das, was sie für Stolz fühlte, in Worte kleiden? Wenn sie Stolz liebte, was war dann die andere Liebe gewesen? Koketterie? Leichtsinn? Oder etwas noch Ärgeres? Sie erglühte bei diesem Gedanken vor Scham. Sie würde eine solche Klage nicht gegen sich erheben. Wenn jenes Gefühl aber die reine, erste Liebe gewesen war, was war dann ihr Verhalten Stolz gegenüber? Wieder eine Intrige, Betrug, eine schlaue Spekulation, um ihn zum Heiraten zu bringen und dadurch den Leichtsinn ihres Betragens zu verbergen? Dieser Gedanke machte sie zusammenfahren und erbleichen. Wenn es aber keine Intrige, kein Betrug und keine Spekulation war, dann war es wieder Liebe? Das verwirrte sie. Eine zweite Liebe, 7, 8 Monate nach der ersten. Wer würde ihr das glauben? Wie durfte sie das nur erwähnen, ohne Staunen und vielleicht Verachtung hervorzurufen? Sie wagte es nicht und hatte kein Recht daran zu denken. Sie kramte ihre Erfahrungen durch. Sie fand darin nichts, was auf eine zweite Liebe Bezug hatte. Sie erinnerte sich an die Aussprüche verschiedener Tanten, alter Jungfrauen, kluger Köpfe und endlich der Schriftsteller, der Philosophen der Liebe, und hörte von allen Seiten das unerbittliche Urteil, das Weib liebt nur einmal wahrhaft. Auch Oblomow hatte dieselbe Ansicht geäußert. Sie dachte an Sonitschka und daran, wie diese sich wohl dieser zweiten Liebe gegenüber verhalten würde, und hörte, dass diese bereits zu einer dritten übergegangen war. Nein, nein, sie empfand Stolz gegenüber keine Liebe, entschied sie bei sich. Das konnte nicht sein. Sie hatte Oblomow geliebt, und diese Liebe war gestorben. Die Blüte ihres Lebens war für immer verwelkt. Sie empfand für Stolz nur Freundschaft, die durch seine wertvollen Eigenschaften und dann auch durch seine Freundschaft für sie hervorgerufen wurde und gegenseitige Aufmerksamkeit und gegenseitiges Vertrauen zur Folge hatte. So stieß sie den Gedanken an die Möglichkeit der Liebe ihrem alten Freund gegenüber von sich. Das war der Grund, warum Stolz in ihrem Gesicht und in ihren Worten weder ein Zeichen von vollkommener Gleichgültigkeit noch einen aufflammenden Blitz noch selbst einen Funken von Gefühl erhaschen konnte, das auch nur um ein Haar die Grenzen einer warmen, herzlichen, aber aussichtslosen Freundschaft überschritten hätte. Ihr blieb, um dem allen ein Ende zu machen, nichts übrig, als, nachdem sie die Anzeichen einer aufkeimenden Liebe in Stolz wahrgenommen hatte, ihr weder Nahrung noch Spielraum zu lassen und schnell zu verreisen. Doch sie hatte den rechten Zeitpunkt schon verfehlt. Das war längst geschehen. Außerdem hätte sie voraussehen sollen, dass das Gefühl sich in ihm zur Leidenschaft steigern würde. Das war auch nicht Oblomow. Sie konnte ihm nicht entfliehen. Es wäre vielleicht physisch möglich gewesen, aber moralisch war die Abreise für sie unmöglich. Bisher hatte sie nur von den früheren Rechten der Freundschaft Gebrauch gemacht und den Stolz, wie bisher, bald einen launigen, spöttischen Gesellschafter, bald einen klugen, tiefen Beobachter der Lebenserscheinungen gefunden. Alles dessen, was mit ihnen geschah oder an ihnen vorübergehuscht und ihr Interesse hervorrief. Doch je öfter sie zusammenkamen, desto mehr näherten sie sich geistig einander und desto mehr steigerte sich seine Bedeutung für sie. Er vertauschte die Rolle eines Beobachters unmerklich mit derjenigen des Deuters der Lebenserscheinungen und ihres Leiters. Er wurde unsichtbar zu ihrem Verstande und ihrem Gewissen, und es entstanden neue Rechte und neue Bande, die Olgas ganzes Leben umstrickten, alles außer einem geheimen Winkel, den sie sorgsam vor seinen Augen und seinem Urteil verbarg. Sie nahm diese geistige Bevormundung ihres Verstandes und Herzens und sah, dass auch sie einen gewissen Einfluss auf ihn ausübte. Sie hatten ihre Rechte ausgetauscht. Sie hatten diesen Austausch schweigend und ohne sich darüber zu äußern angenommen. Wie sollte sie jetzt plötzlich alles zurückfordern? Und außerdem war darin so viel Vergnügen, Abwechslung und Inhalt des Lebens enthalten. Was würde sie tun, wenn das alles plötzlich nicht mehr da wäre? Und als ihr der Gedanke zu fliehen kam, war es schon zu spät. Sie hatte nicht mehr die Kraft, es zu tun. Jeder Tag, den sie ohne ihn verbrachte, jeder Gedanke, den sie ihm nicht anvertraut und nicht mit ihm geteilt hatte, verlor für sie jeden Reiz und jede Bedeutung. »Mein Gott, wenn ich seine Schwester sein könnte«, dachte sie, »welch ein Glück, auf einen solchen Menschen stete Rechte zu haben und nicht nur seinen Verstand, sondern auch sein Herz, seine Anwesenheit offen und frei genießen zu können, ohne es mit irgendwelchen schweren Opfern, Kränkungen und mit dem Anvertrauen einer kläglichen Vergangenheit zu erkaufen. Und was bin ich jetzt? Wenn er verreist, habe ich nicht nur kein Recht, ihn zurückzuhalten, sondern muss die Trennung wünschen. Und wenn ich ihn zurückhalten wollte, was müsste ich ihm sagen? Mit welchem Rechte will ich ihn jeden Augenblick sehen und sprechen hören? Weil ich mich sonst langweile und sehne, weil er mich belehrt und amüsiert, weil er mir nützlich und angenehm ist? Das ist natürlich ein Grund, aber kein Recht. Und was biete ich ihm dagegen? Das Recht, mich selbstlos zu bewundern und an Gegenliebe nicht einmal denken zu dürfen, während so viele andere Frauen sich glücklich schätzen würden. Sie quälte sich und grübelte, wie sie sich von diesen Dilemmen des Lebens befreien könnte, und sah weder ein Ziel noch ein Ende. Vor ihr war nur die Furcht vor seiner Enttäuschung, vor der ewigen Trennung. Manchmal dachte sie daran, ihm alles zu entdecken, um ihren und seinen Kampf auf einen Schlag zu beenden, aber sie hatte nicht den Mut, so wie sie daran dachte. Sie schämte sich und es war ihr weh ums Herz. Am seltsamsten war der Umstand, dass sie ihre Vergangenheit zu achten aufhörte und sich ihrer zu schämen begann, seit sie mit Stolz unzertrennlich war und seit er sich ihres Lebens bemächtigt hatte. Wenn zum Beispiel der Baron oder jemand anderes das erfahren hätte, wäre sie gewiss verlegen geworden und hätte sich unbehaglich gefühlt. Doch sie hätte sich nicht so gequält, wie sie sich jetzt beim Gedanken daran, dass Stolz es erfahren könnte, quälte. Sie dachte mit Entsetzen daran, was sein Gesicht ausdrücken würde, wie er sie anblicken, was er sagen und was er dann denken würde. Sie würde ihm plötzlich so nichtig, schwach und klein erscheinen. Nein, nein, um nichts in der Welt. Sie begann sich zu beobachten und deckte zu ihrem Entsetzen, dass sie sich nicht nur ihres vergangenen Romans, sondern auch dessen Helden schämte. Dabei quälte sie auch die Reue, weil sie für diese Ergebenheit ihres früheren Freundes undankbar war. Vielleicht hätte sie sich auch an ihre Scham gewöhnt. Woran gewöhnt sich denn der Mensch nicht? Wenn ihre Freundschaft für Stolz aller eigennütziger Gedanken und Wünsche wahr gewesen wäre. Doch wenn es ihr sogar gelang, jedes verführerische, schmeichelnde Flüstern des Herzens zu betäuben, war sie den Träumen ihrer Fantasie gegenüber machtlos. Oft erschien vor ihren Augen gegen ihren Wunsch und leuchtete das Bild jener anderen Liebe, der Traum von einem reichen Glück, nicht mit Oblomow, nicht in trägem Hindämmern, sondern auf dem geräumigen Schauplatz eines vielfältigen Lebens, mit all seiner Tiefe, mit allen Reizen und mit allem Leid. Der Traum vom Glück mit Stolz wuchs immer mehr in ihr. Da begann sie, ihre Vergangenheit mit Tränen zu netzen, konnte sie aber nicht reinwaschen. Sie suchte ihren Traum zu verscheuchen und versteckte sich noch mehr hinter der Mauer von Undurchdringlichkeit, von Schweigen und von jener freundschaftlichen Gleichgültigkeit, die Stolz quälte. Dann vergaß sie sich und ließ sich ganz selbstlos durch die Anwesenheit des Freundes hinreißen, war bezaubernd, liebenswürdig und zutraulich, bis der unrechtmäßige Traum von Glück, auf das sie alle Rechte verloren hatte, sie daran erinnerte, dass die Zukunft für sie verloren war, dass die rosigen Träume schon hinter ihr lagen, dass die Blüte ihres Lebens abgefallen war. Mit den Jahren hätte sie es gewiss dazu gebracht, sich mit ihrer Lage zu versöhnen. Sie hätte den Hoffnungen auf die Zukunft entsagt, wie es alle alten Jungfrauen tun, und würde sich in eine kalte Apathie versenken oder sich mit Wohltätigkeit befassen. Aber ihr unberechtigter Traum nahm eine bedrohende Gestalt an, als sie aus einigen Worten, die Stolz entschlüpft waren, deutlich sah, dass sie in ihm einen Freund verlor und einen feurigen Anbeter gewann. Die Freundschaft war in der Liebe untergegangen. Sie war an jenem Morgen, als sie es entdeckt hatte, bleich, ging den ganzen Tag nicht aus, war aufgeregt, kämpfte gegen das Glück und Entsetzen an, dachte darüber nach, was sie jetzt tun sollte und welche Pflicht ihr oblag, und ihr fiel nichts ein. Sie fluchte sich nur, weil sie ihre Scham nicht früher bekämpft und Stolz ihre Vergangenheit nicht früher entdeckt hatte. Jetzt musste sie außerdem noch ihr Entsetzen bekämpfen. Sie hatte auch Anfälle von Entschlossenheit, wenn in ihrer Brust alles schmerzte und darin Tränen aufstiegen, wenn sie zu ihm hinstürzen und ihm nicht mit Worten, sondern mit Tränen, Schluchzen und Ohnmachtsanfällen von ihrer Liebe erzählen wollte, damit er auch die Buße sah. Doch sie besaß die Kraft nicht. Wo sollte sie sie hernehmen? Oder sollte sie in diesem Falle wie die anderen handeln? Sonitschka zum Beispiel sagte ihrem Bräutigam, sie hätte den Fähnrich zum Besten gehalten. Er wäre ein grüner Junge. Sie hätte ihn absichtlich im Froste warten lassen, bis sie in den Wagen stieg und so weiter. Sonitschka würde nicht gezögert haben, auch von Oblomow zu erzählen. Das sei nur ein Scherz gewesen, um sie zu zerstreuen. Er sei ja so komisch. Könnte man denn einen solchen Mehlsack lieben? Das würde ja niemand für möglich halten. Doch ein solches Betragen könnte nur von Sonitschkas Mann und von vielen anderen gerechtfertigt werden, aber nicht von Stolz. Olga hätte die Sache auch noch plausibler darstellen und sagen können, sie hätte Oblomow nur aus dem Abgrund herausziehen wollen und hätte dabei eine sozusagen freundschaftliche Koketterie angewandt, um einen versumpfenden Menschen zu beleben und dann von ihm fortzugehen. Doch das wäre zu sehr gesucht, bei den Haaren herangezogen und jedenfalls falsch gewesen. Nein, es gab keine Rettung. »O Gott, in welchen Sumpf bin ich hineingeraten?« peinigte sie sich. »Es ihm entdecken? Ach nein, er soll es lange Zeit nicht, am liebsten niemals erfahren.« Wenn ich es ihm aber nicht entdecke, ist es wie Diebstahl. Das sieht dann wie Betrug, wie Beschönigung aus. O Gott, hilf mir! Sie fand aber keine Hilfe. So sehr sie Stolz Anwesenheit auch genoss, wünschte sie sich doch manchmal, ihm nicht mehr zu begegnen, als ein kaum merklicher Schatten durch sein Leben zu huschen und sein klares, vernünftiges Dasein nicht durch eine sinnlose Leidenschaft zu verdüstern. Sie hätte vielleicht eine Zeit lang über ihre unglückliche Liebe getrauert, hätte die Vergangenheit beweint und die Erinnerung daran in ihrem Herzen begraben. Und dann würde sie vielleicht eine gute Partie finden, wie es viele gibt, und sie wäre eine gute, verständige, pflichttreue Frau und Mutter geworden. Die Vergangenheit würde ihr jetzt als eine Fantasterei ihrer Mädchenjahre erscheinen, und sie würde nicht leben, sondern das Leben erdulden. Alle machen es ja so. Aber hier handelte es sich nicht nur um sie allein, hier war noch ein anderer mit im Spiel, und dieser andere richtete seine schönsten Hoffnungen, die das Endziel seines Lebens sein sollten, auf sie. »Warum habe ich geliebt?« quälte sie sich in ihrer Verzweiflung und dachte an den Morgen im Park, als Oblomow fliehen wollte, und sie dachte, das Buch ihres Lebens würde sich für immer verschließen, wenn er es tat. Sie hatte die Fragen der Liebe und des Lebens so kühn und leicht gelöst, alles erschien ihr so klar, und nun hatte sich alles zu einem unentwirrbaren Knoten verwickelt. Sie hatte sich für weise gehalten und hatte geglaubt, man müsste alles nur einfach anschauen und geradeaus schreiten, und das Leben würde sich gehorsam wie ein Tuch vor ihren Füßen ausbreiten. Und jetzt? Sie konnte die Schuld auch niemand anderen zuschieben, nur sie allein war schuldig. Ende von Abschnitt 42, gelesen von Jessie Dessau-Roßlau im Mai 2025.